Szene 9. Bitte wiederholen Sie. Das ist der Autobus. Das ist die Straßenbahn. Und das ist das Motorrad. Was hören Sie? Ich höre das Motorrad. Und ich? Höre ich das Motorrad auch? Ja, Sie hören es auch. Gut. Sie und ich, wir hören das Motorrad. Bitte. Und was hören wir jetzt? Wir hören die Straßenbahn. Wir hören die Bahn. Bitte. Gut. Was ist das? Das ist der Autobus. Das ist der Bus. Ja, das ist der Bus. Wir hören den Bus. Wir hören den Autobus. Wiederholen Sie. Wir hören den Bus, die Bahn und das Motorrad. Bitte. Jetzt hören Sie bitte zu. Hier sind Otto und Fräulein Schulz. Ist das ein Volkswagen oder ein Bus, Fräulein Schulz? Das ist kein Bus, Otto. Das ist ein Volkswagen. Hat Herr Müller auch einen Volkswagen? Nein, er hat keinen Volkswagen. Was für einen Wagen hat er denn? Er hat einen Mercedes, einen großen Wagen. Und Sie, Fräulein Schulz? Ach, ich habe nur einen kleinen Wagen. Sie haben einen Volkswagen, einen alten Volkswagen. Wiederholen Sie. Fräulein Schulz hat einen Volkswagen. Sie hat eine Kassette und ein Radio. Und Sie? Ja, ich frage Sie. Haben Sie einen alten Volkswagen? Nein. Nein, ich habe keinen alten Volkswagen. Oder haben Sie einen neuen Mercedes? Nein. Nein, ich habe auch keinen neuen Mercedes. Frage: Haben Sie einen deutschen oder einen amerikanischen Wagen? Ich habe einen amerikanischen Wagen. Haben Sie eine Uhr im Wagen? Nein. Nein, ich habe keine Uhr im Wagen. Haben Sie Radio im Wagen? Ja, ich habe Radio im Wagen. Gut, Sie haben Radio. Hören Sie. Sie hören jetzt einen Walzer von Johann Strauss. Frage: Was hören wir? Wir hören einen Walzer von Johann Strauss. Sie hören jetzt ein Interview. Hier ist der Reporter der New York Times und der deutsche Finanzminister. Guten Tag, Herr Minister. Guten Tag. Frage: Hören wir jetzt einen Walzer? Nein. Nein, wir hören jetzt keinen Walzer. Frage: Ist das ein Interview? Ja, das ist ein Interview. Wien, Wien, nur du allein. Das ist keine moderne Musik. Ach, Otto, es ist doch eine schöne Melodie. Frage: Singt Otto? Nein, Otto singt nicht. Frage: Singt Fräulein Schulz eine Melodie? Ja, sie singt eine schöne Melodie. Bitte? Gut, wiederholen Sie. Wir hören den Walzer. Einen Walzer. Keinen Walzer. Ich höre die Melodie. Eine Melodie. Keine Melodie. Er hört das Interview. Ein Interview. Kein Interview. Lieber Zuhörer, auch unser Interview ist jetzt zu Ende. Eine Pause von 5 Sekunden.